Und da widmet sich tatsächlich Martin Kutscher vorhin mit vollem Ernst der Frage, ob nicht im Lande eines der führenden kapitalistischen Weltmächte tatsächlich auf ganz legalem Wege auch der Sozialismus oder Kommunismus eingerichtet werden könnte. Und ein letztes Beispiel. Da lässt der demokratische Rechtsstaat nach allen Regeln des Demonstrationsrechts Protestierer in Heiligendamm, Gorleben, Stuttgart 21 oder anderswo abräumen und sanktioniert sie mit den Mitteln des Strafrechts. Und für viele Kritiker ist der Hauptbetroffene dieser Polizeiaktionen nicht so sehr die körperliche Unversehrtheit der Demonstranten, sondern umgekehrt, in deren Optik sind es die Prinzipien von Demokratie und Versammlungsfreiheit, die dort von der Staatsgewalt niedergeknüppelt worden sein sollen. Wir begegnen hier, deswegen kann ich den Abschnitt kürzer machen, weil Herr Kutscher quasi, als hätte ich ihn darum gebeten, dieses Prinzip linker Gesellschaftskritik in seinem Vortrag so wunderschön exemplarisch vorgestellt hat. Wir begegnen hier dem Prinzip, dem Grundprinzip, dem Kritikmuster linker, rechtsidealistischer Staats- und Gesellschaftskritik. Auf der einen Seite der Konfrontation der als schlecht titulierten Verfassungswirklichkeit mit den angeblich besseren Möglichkeiten, welche die Verfassung so im Programmangebot haben soll, wie beispielsweise den möglichen Systemwechsel zum Sozialismus. Auf der anderen Seite der Anprangerung sozialer Missstände als Verstoß gegen die heiligen Prinzipien der Verfassung. Beispielsweise Hartz IV soll eine einzige Verletzung der Menschenwürde sein und des Sozialstaatsgebotes. Militär- oder Polizeieinsätze werden angeprangert als Verletzung der Grenzen, die das Grundgesetz angeblich der Ausübung staatlicher Gewalt setzen soll. Diese beiden Seiten der Kritik. Einerseits die Geltendmachung der besseren Optionen des Grundgesetzes gegen die schlechte soziale Realität und die gleichzeitige Beschuldigung der Staatsgewalt bei der Ausübung der Staatsgeschäfte andauernd die Grundsätze des Verfassungsrechts zu verletzen, die passen aber ganz und gar nicht zusammen. Warum nicht? Zum einen nämlich wird der Staat, von dem man die Einlösung des Versprechens beispielsweise wahrer Sozialstaatlichkeit einfordert oder den man sich sogar als Agentur zur Einführung des Sozialismus vorstellen soll, der wird zugleich als eine Einrichtung gedacht, also dessen eigentliche, zumindest eigentliche Bestimmung, die Herstellung einer guten sozialen Ordnung mit den Mitteln des Rechtsstaates ist und diese selbe im Ausgangspunkt als segensreich vorstellig gedachte Instanz wird zugleich als Hort systematischer Repression gegen den Bürger, als eine Art von Leviathan vorstellig gemacht, dessen unersättliches Machtinteresse jetzt mittels der Grundrechte gebändigt werden soll. Ich meine, bereits im Ausgangspunkt erscheint es abwegig, dass ausgerechnet die Instanz, deren Bestimmung in der Akkumulation ihrer Macht über ihre Untertanen liegen soll, zugleich die Bürger durch die Garantie der Grundrechte gegen sich und seine Machtinteressen in Schutz nehmen soll. Eine seltsame Konstruktion, wo der Gegner der Freiheit zugleich als ihr Schutzherr fungiert. Diese von der sogenannten Abwehrtheorie gepflegte Ideologie der Freiheitsrechte, der Freiheitsrechte des Grundgesetzes als Schranke oder Grenze der Allmacht des Staates, die beruht im Übrigen auf der Fiktion eines Interesses, was der Staat überhaupt nicht hat. Nämlich das an einer grenzenlosen Unterdrückung oder Überwachung um der Unterdrückung und um der Überwachung willen. will ich mal kurz erläutern am Beispiel des Grundrechts Artikel 10 Post- und Fernmeldegeheimnis. Nur, wenn man sich vorstellt, dass der Staat eigentlich die Gesamtheit der Korrespondenz seiner Staatsbürger kontrollieren möchte und nicht nur die von Verfassungsfeinden, Spionen, Landesverrätern und Kriminellen. Nur dann kann man auf die Idee verfallen, der Staat würde durch dieses Grundrecht an irgendetwas gehindert, was er will. Der ist doch überhaupt nicht daran interessiert, die Liebesbriefe seiner normalen Bürger zu lesen. Der will nämlich genau das lesen, was er lesen will. Und das erlaubt er sich dann in Satz 2 dieser Vorschrift. Zweites Beispiel, genauso absurd. Persönliche Freiheitsrechte, Justizgrundrechte. Auf die Vorstellung, die Staatsgewalt werde beschränkt durch solche Vorschriften, wonach man nur nach richterlicher Prüfung und bei hinreichendem Tatverdacht in Haft genommen werden kann. Die unterstellt eine Vorstellung eines Staates, der eigentlich, wenn er könnte, am liebsten seine ganze Bevölkerung in Haft nehmen würde. So viele wie möglich, so viele Staatsbürger wie möglich in den Knast stecken wollte. Ein derartiges absurdes Interesse gibt es natürlich auch wiederum nicht auf Seiten der Staatsgewalt. Die steckt nämlich nur solche Bürger in den Knast, die sich nachweisbar Vergehen gegen seine Gesetze schuldig gemacht haben. Und genau das erlaubt sich die Staatsgewalt dann auch. Die große Masse der Staatsbürger, die ist nämlich für was anderes gedacht. Die soll nämlich als nützliche Staatsbürger sich bewähren und gefälligst von diesen ganzen Freiheitsrechten Gebrauch machen. Das heißt, die soll arbeiten gehen, heiraten, Kinder erziehen wollen, damit der Laden hier läuft. Da stellt sich doch wirklich mal die Zwischenfrage, wo soll denn eigentlich die Beschränkung der Zwecke der Staatsgewalt, der Schutz des Bürgers vor der Staatsgewalt und ihren Interessen liegen, die Herr Kutscher in seinem Vortrag quasi als die eigentliche Leitlinie und die wesentliche Motivation des Grundgesetzes genannt hatte. Ich meine, das ist eine reine Fiktion. Um einem Gegenargument vorwegzunehmen, was jetzt todsicher an dieser Stelle zu kommen pflegt, auch der Umstand, das hatten wir die Beispiele, die dazu passen, da sind auch einige schon genannt worden, auch der Umstand, dass die Staatsgewalt zuweilen oder auch des Öfteren in ihrer eigenen Gesetzgebung, auch im Grundgesetz, Schranken oder Hindernisse für ihre politische Vorhaben entdeckt. Das hat der zitierte Schäuble-Spruch so schön klar gemacht, vorhin im Vortrag von Martin Kutscher. Auch dieser Umstand also. Die Staatsgewalt sieht zuweilen ihren eigenen in Gesetzen kodifizierten Willen als eine Schranke ihrer aktuellen Vorhaben an. Das kann nicht betrachtet werden. Das kann nicht beleugnet. Das kann nicht geleugnet werden. Aber das kann diese Grundvorstellung des Rechtes als Schranke der Staatsgewalt nicht retten. Dafür nämlich gibt es die Option der Änderung des Grundgesetzes, mit der dann die Staatsgewalt beispielsweise mit der verfassungsrechtlichen Fundierung von Lauschangriffen oder der Modifikation des Asylrechts ja dann ihre Geschäftsordnung entsprechend den jeweiligen, jetzt aktuellen politischen Notwendigkeiten halt umschreibt und sie daran anpasst. Ich meine, wie man das dreht und wendet. Die Auffassung, dass dem Grundgesetz, das erstens selber ein Produkt der Staatsgewalt ist, und zu dem Vorwurf, der Staat eine falsche Abstraktion, gibt es nachher noch die passende Antwort. Die Vorstellung, dass das Grundgesetz, das selber ein Produkt der Staatsgewalt ist, über dessen Anwendung, Auslegung und gegebenenfalls Änderung die staatliche Gewalt selber in alle ihre schönen, gewaltenteilenden Trinität im Zusammenspiel der drei Abteilungen, in aller Souveränität selber entscheidet, dass das ein Mittel der Bürger oder sogar der politischen Linken darstellt, ihre Interessen gegen die Staatsgewalt durchzusetzen, das entbehrt jeder sachlichen Grundlage. Die Wahrheit über das Grundgesetz, die stellt sich genau andersrum dar. Wie ich nämlich jetzt am Inhalt der Vorschriften des Grundgesetzes selber nachweisen will, ist die Verfassung nichts anderes in all ihren Abteilungen. Und da gibt es auch keine Gegensätze zwischen dem Staat in der Abteilung Rechtsstaat oder Sozialstaat oder Demokratie. Dass die Verfassung nichts anderes ist als eine Geschäftsordnung eines staatlichen, dreigeteilten Gewaltmonopolisten ist nichts anderes als die Fibel staatlicher Machtausübung nach innen und nach außen, durch deren Vollzug die politische Gewalt die unverbrüchliche Gültigkeit der kapitalistischen Staatsräson garantiert. Und in dem Beweis wird eingeschlossen sein, dass es so etwas, wie von Herrn Kutscher behauptet, so etwas wie eine Janusköpfigkeit der Staatsgewalt, gute und schlechte Seiten, herrschaftliche und herrschaftslimitierende, repressive und emanzipative, nicht gibt, sondern dass das alles miteinander verbundene und sich wechselseitig stützende Abteilungen von Staatstätigkeiten sind, die allesamt bezogen sind auf die Bewahrung der kapitalistischen Staatsräson. Da hört jetzt mein Vortrag durch das Grundgesetz natürlich sein besonderes Augenmerk auf die loyalitätsstiftenden und loyalitätsfördernden Elemente der Verfassung richten. Das heißt, die alten und die neuen verfassungsrechtlichen Hoffnungsträger der politischen Linken, die auch im ersten Referat heute Morgen schon Gegenstand gewesen sind. Und dieser mein gegenüber der Buchfassung natürlich ganz stark abgekürzter Weg durch die Grundprinzipien der Verfassung, und das ist jetzt die Gliederung des folgenden Vortrags, hat 5 Abteilungen. Abteilung 1 beginnt mit der Freiheit. Für viele Leute wahrscheinlich paradox. These heißt, Freiheit ist ein politisches Herrschaftsverhältnis. Nichts mit Schranke, nichts mit Schutz. Herrschaft ist ein politisches, hoheitliches Gestaltungsmittel, mit der die Gesellschaft auf eine bestimmte Form, nämlich eine kapitalistische Form gesellschaftlicher Ordnung festgelegt wird. Die führt uns dann von der Freiheit in Abteilung 2 zum Regime, zum verfassungsrechtlich sanktionierten Regime von Eigentum und Geld als politökonomischer Basis staatsbürgerlicher Freiheit. Dann in Abteilung 3 zur Frage, wie passt da eigentlich die Sozialpflichtigkeit des Eigentums dazu und der auch schon erwähnte Sozialisierungsartikel 15 und führt uns dann in Abteilung 4, dem Sozialstaat. Da sage ich thesenartig auch schon vorweg, was er ist. Das ist nämlich nichts anderes als die politische Organisationsform der speziellen Armut, welche der Kapitalismus, welche die Eigentumsordnung notwendigerweise hervorbringt. Und dann endet der Vortrag schließlich dabei, den systematischen Zusammenhang zwischen kapitalistischer Gesellschaftsordnung und politischer Demokratie zu entfalten. Es gilt also zu würdigen, die Leistungen der Demokratie, wie ich das formuliert habe, als adäquater Staatsform des Kapitalismus und die Leistungen des staatlichen Herrschaftsinstrumentes der Meinungsäußerung. Und wenn wir das alles durchhaben, dann erübrigt sich eigentlich die Frage, wie steht man zum Grundgesetz? Gut, fangen wir an. Abteilung 1, Freiheit. Für Freiheit ist einfach leider jeder. Die erfreut sich weltweit als politischer Wert eines scheinbar unerschütterlich guten Rufes, auch und gerade bei der politischen Linken, auch wenn die ihren Freiheitsvorstellungen noch ein echt oder wirklich hinterher zu hängen pflegt. Für Freiheit ist jeder. Und diese Vorteile der Freiheit, die darf man sich bebildern durch einen offenen bzw. heimlichen Vergleich mit anderen Gesellschaftsformen, die worunter leiden, dass da keine Freiheit geherrscht hat. Und dann darf man dankbar sein, dass einem der hiesige freiheitliche Staat Gottlob so etwas vor so etwas bewahrt hat, wie der feudalen Leibeigenschaft oder dem staatsdiktatorischen Realsozialismus. Diese Ausstattung mit, diese Erhebung aller Untertanen zu freien und gleichen Bürgern, die zum Haben und zum Verfolgen von so etwas wie einem eigenen Willen berechtigt sind, wird mittels dieses Vergleiches als unhinterfragbare Errungenschaft vorstellig gemacht. Klaro, in jenen unfreiheitlichen Gesellschaften, da herrschte ja der Zwang im Reich der Freiheit hingegen, ja, da darf man, was man da alles darf. Dass man ganz freiwillig und ohne staatlichen Einberufungsbefehl seine Arbeit in Fabrik und Büro täglich nachgehen darf. Dass man sogar die Freiheit genießen darf, die Inhaber der politischen Macht zu kritisieren, ohne gleich in Fesseln gelegt zu werden. Und diese darüber hinaus auch noch abzuwählen, das stellt der Freiheit einfach ein überragendes Gütesgenoss. Ob freilich das staatlich gewährleistete Recht auf so etwas wie die freie Entfaltung der Persönlichkeit in Artikel 2 Absatz 1 des Grundgesetzes und alle von mir erwähnten und zitierten Artikel habe ich deswegen in diesem roten Flugi dahingeschrieben, weil man ja auch, wenn man das schon vom Bundesinnenminister nicht erwarten kann, dann natürlich erst recht nicht von der radikalen Linken, dass die immer das Grundgesetz unterm Arm mit sich trägt. Deswegen lese ich die da nicht vor, sondern nehme immer Bezug auf diesen Auszug auf das Grundgesetz. Also ob dieses staatliche Recht auf die freie Entfaltung der Persönlichkeit, oder wie Juristen das formulieren, die allgemeine Handlungsfreiheit, ob die freilich den ihr vorauseilenden, ach so guten Ruf tatsächlich verdient, das gilt es im Folgenden mal unvoreingenommen zu prüfen. Im bürgerlichen Staat ist der Wille der Untertanen ein Grundtatbestand des Rechtes. Dem Menschen wird von höchster Seite attestiert, so etwas wie eine Person zu sein, die sich durch einen freien Willen auszeichnet. Das bestreitet keiner, der Staat erst recht nicht. Auf die Bestreitung des Willens kommen nur Psychologen. Dafür gibt es dann mal ein anderes Buch zur Kritik der Psychologie, wo man das mal nachlesen kann. Fußnote zu. Diese hoheitliche Anerkennung des Willens, den jeder schon von sich aus ganz ohne diesen staatlichen Anerkennungsakt hat. Diese hoheitliche Anerkennung und Lizenzierung, das behaupte ich hier und will das jetzt entfalten, das tut dem Willen überhaupt nicht gut. Denn durch seine Verrechtlichung wird der Wille darauf festgelegt, er müsse, um existieren zu können, erst ermöglicht, das heißt von Staats wegen erlaubt oder gestattet werden. Anders ausgedrückt, wenn die Willensfreiheit den Charakter einer Konzession der staatlichen Herrschaft annimmt, dann wird so getan, als wäre der Wille ohne dieses hoheitliche Zugeständnis einer ihm übergeordneten Macht, ihn haben zu dürfen, noch unvollständig. Dafür jedoch, dass die Menschen das tun, was sie ohnehin schon von sich aus wollen, dazu bedürfte es keiner politischen Macht und deren Setzung. Ja, dann kann es aber auch überhaupt nicht darum gehen mit der Freiheit, wenn also die Staatsgewalt ihren Untertanen Freiheit gewährt, dann kann es darum nicht gehen, dass da jeder tun und lassen kann, was er so will. Umgekehrt, wenn die Verfassung den Regierten Rechte zuweist und ihnen das scheinbar Selbstverständlichste und scheinbar Menschennatürliche wie einen eigenen Willen zu haben und ihn verfolgen zu dürfen und ihn zu verfolgen, erst noch erlaubt, dann betätigt sich in diesem Rechtsakt eine hoheitliche Aufsichtsinstanz, die keineswegs jedermann machen lässt, was er so will, sondern umgekehrt. Dann ist die rechtliche allgemeine Anerkennung des Willens die umfassendste Form, den Willen unter die Vorgaben der staatlichen Herrschaft zu stellen. Wenn vom Dürfen des Wollens die Rede ist, ist eben allemal von einer über den gesellschaftlichen Subjekten stehenden Gewaltinstanz die Rede, welche jetzt durch diese Generallizenz die Totalität des Handelns ihrer Untertanen unter ihren Erlaubnisvorbehalt stellt. Und wenn man das mir nicht glauben will, vielleicht einem alten Philosophen, marxistischer Neigung völlig unverdächtig, Montesquieu hat das mal wie folgt gesagt, was die Freiheit im Rechtsstaat ist. In einem Staat, in dem es Gesetze gibt, ja, da kann die Freiheit nur darin bestehen, das tun zu können, was man wollen darf. Recht hat der Mann. Und dementsprechend ist auch in der freiheitlichen Gesellschaft kein Bereich des sozialen Lebens von staatlichen Verboten und Geboten ausgespart. Die staatliche Gewalt bezieht alles Tun und Lassen der Bürger auf sich, noch bevor es stattgefunden hat, und stellt es unter ihre verbindlichen Vorschriften. Alles Treiben in der Gesellschaft, von der Meinungsäußerung bis über die Jobsuche, bis hin sogar zu den Konsequenzen der liebevollen Vereinigung der Geschlechter, all das ist dank staatlicher Intervention eine Frage der Rechtsordnung. Das heißt, eine Frage von erlaubt oder verboten. Die Macht des selbstbestimmten Individuums, seinen Anliegen nachzugehen, reicht folgerichtig genauso weit, wie die Staatsgewalt diese Interessen ins Recht setzt oder aber umgekehrt als unerlaubte Interessenverfolgung disqualifiziert. Und diese schöne staatliche Unterscheidung, die an alles in der Welt angelegt wird, diese staatliche Unterscheidung zwischen dem rechten Gebrauch der staatlich verliehenen Willensmacht und deren Missbrauch erfolgt freilich nicht so, dass den Mitgliedern der freiheitlichen Gesellschaft von Staats wegen jetzt unmittelbar vorgeschrieben oder verordnet würde, was die denn jetzt so wollen, welche Zwecke sie lassen oder verfolgen sollen. Das steht erst einmal im Ausgangspunkt grundsätzlich im Belieben des Einzelnen. Niemand wird etwa dazu verpflichtet, abhängige Arbeit bei privaten Geschäftsleuten gegen Lohn zu entrichten. Jedermann steht es selbstverständlich frei, die Berufslaufbahn der Bundeskanzlerin oder eines Bankers anzustreben. Und sogar, ob man staatsbürgerlichen Nachwuchs in die Welt setzen will, das überlässt der Staat im Prinzip jedenfalls. Es gibt ja immerhin noch Abtreibungsgesetze. Das überlässt der Staat jedenfalls im Prinzip als Schutzherr der natürlichen Keimzelle des Volkes ganz und gar der Entscheidung der potenziellen Eltern. Dieses oder das in den Grundrechtsschranken jetzt, die jedes Grundrecht hat, vorgesehene System staatlicher Vorschriften, in das sich letztendlich die ganze staatliche Gewährleistung der Freiheit praktisch auflöst, beruht vielmehr darauf, und das ist ein ganz entscheidender Satz, den ich mit aller Inbrunst auch jetzt intoniere, der beruht darauf, dass der Wille des Subjektes unter ein ganzes Ensemble staatlich gesetzter Bedingungen seines Gebrauchs gesetzt wird. Bedingungen, die der jetzt nämlich als Rechtssubjekt bei der Verfolgung seiner im Prinzip frei gewählten Anliegen einzuhalten hat. Und indem der Staat, das ist der ganze Dreh der Freiheit als Herrschaftsinstrument, indem der Staat dem Willen rechtliche Rahmenbedingungen seiner Betätigung vorgibt, da kriegt der Wille plötzlich unter der Hand eine inhaltliche Bestimmung, da treten plötzlich Willensinhalte in die Welt, auf die ohne diese Vorgaben man vernünftigerweise nie im Leben verfallen wird. Nämlich auf solche Interessen wie beispielsweise Lohnarbeit zu verrichten, Steuern zu zahlen oder Wehrdienst zu leisten. Und auf diese Art und Weise konstituiert der Staat den freien Willen des Bürgers, und jetzt gibt es einen kleinen Fortschritt gegenüber dem Montesquieu, der konstituiert den freien Willen des Bürgers als die Freiheit, das tun und wollen zu dürfen, nicht mehr, was man von Staats wegen darf, sondern was man von Staats wegen soll. Nämlich alles, was man soll, das darf man. Dann darf man schrecklich dankbar dafür sein, dass man das darf, dass einem das nicht verboten wird. Die elementare, alle anderen Anliegen relativierende Existenzbedingung des Freiheitsobjekts besteht in dieser Gesellschaft, sage ich, natürlich darin, in der Verpflichtung auf die Instanz, die den Menschen erst zur freien Person erhebt. Diesen ihren in Rechtsvorschriften gekleideten Anforderungen beispielsweise zu gehorchen, nicht beispielsweise, sondern bedingungslos zu gehorchen, und die zur Gewährleistung der staatlichen Existenz erforderlichen Dienste, wie etwa die bereits erwähnte Landesverteidigung oder die Steuerpflicht zu leisten, das bildet dann tatsächlich die erste Bürgerpflicht, die der Staat seinen Bürgern mittels dieser in Artikel 2 Absatz 1 verankerten Grundrechtsschranke der verfassungsmäßigen Ordnung auferlegt. Die zweite Grundverpflichtung für die Betätigung des Willens ist die Respektierung der Freiheit der anderen, sprich der ebenso beschränkten Befugnisse, welche der staatliche Lizenzgeber der Freiheit den übrigen Rechtsgenossen auferlegt. Diese Generalermächtigung zur freien Entfaltung der Persönlichkeit geht unmittelbar damit einher, dass der Staat allen Freiheitsobjekten gleichermaßen die Anerkennung der Freiheit der anderen als Schranke ihrer eigenen Freiheit aufherrscht. Und aus diesem, wie ich das mal so nennen will, prinzipiellen Tolerierungsgebot der Lizenznehmer untereinander, da erschließt sich, und das ist jetzt ein sehr fundamentaler, weitgehender Schluss, da geht es nämlich jetzt gleich schon fast mit dem Kapitalismus los, aus diesem prinzipiellen Tolerierungsgebot der Subjekte der Freiheit, da erschließt sich, dass diese mittels der Freiheitsgarantie in gesellschaftliche Verhältnisse gesetzt sind, die auf fundamentalen Interessengegensätzen beruhen. Anders ausgesprochen ist unterstellt, dass in diesem staatlich dekretierten System des Wollendürfens die wechselseitige Beschränkung und Schädigung der Interessen anderer Rechtssubjekte die dauerhafte Geschäftsgrundlage dieser Gesellschaft bildet. Unterstellen wir, sage ich das nochmal in der dritten Version, für Marx-Anhänger, die diesen Spruch bestimmt kennen, den ich jetzt ein bisschen paraphrasiere, unterstellt ist eine gesellschaftliche Ordnung, in der sich die Individualität der Gesellschaftsmitglieder nicht etwa an und mit der anderen entfaltet, sondern in der sich die Selbstverwirklichung eines jeden Gesellschaftsmitgliedes negativ gegen die Selbstentfaltung aller anderen verhält. Denn warum sonst sollte der Staat seinen Untertanen die Selbstverständlichkeit aufzwingen, die eigentliche Selbstverständlichkeit aufzwingen, bei der Betätigung ihrer Interessen den Willen der anderen zu achten und zu respektieren? Eben deswegen, weil diese Selbstverständlichkeit im Reiche der staatlich eingerichteten Freiheit der gegensätzlichen Interessenverfolgung, in der der Nutzen des einen auf dem Schaden des anderen beruht, eben überhaupt keine Selbstverständlichkeit ist. Und wer jetzt gut mitgedacht hat, der weiß, dass das kommt der Übergang zum Privateigentum, Artikel 14. Da muss man nämlich fragen, aus welchem Stoff ist denn der Gegensatz, der schon in der Freiheit aufscheint? Und die Antwort auf diese Frage liefert die Eigentumsgarantie des Grundgesetzes. Und da kommt nämlich raus, dass nicht die Definition dessen, was Eigentum ist, eine Definitionsfrage der Willkür ist, die irgendein Gesetzgeber mal so und so definieren kann, sondern dass mit dem Verfassungsbegriff des Eigentums tatsächlich schon eine ganze kapitalistische Klassengesellschaft unabänderlich dem Willen des Staates entsprechend institutionalisiert wird. Die Garantie des Privateigentums ist die Gewährleistung des Klassengegensatzes. Das will ich jetzt stufenweise entfalten, damit jeder weiß, wie der rote Faden meiner Argumentation so verläuft. Das Eigentum ist gewährleistet. Das Erbrecht habe ich jetzt mal aus Artikel 14 erst einmal eliminiert. Meine These ist, der von Staats wegen vorgegebene Stoff dieser in der Freiheit schon aufscheinenden antagonistischen oder gegensätzlichen Interessenverfolgung der Subjekte, das ist es Privateigentum. Oder anders ausgedrückt, hat der in Artikel 2 prinzipiell rechtlich konzessionierte Wille, sein materielles Mittel und zugleich auch seine Schranke im Privateigentum. Der mit dem freien Willen begabte Mensch, der zur Freiheit aufgeforderte Wille, findet nämlich zugleich mit dem Regime des Eigentums eine vollständig eingerichtete marktwirtschaftliche Geschäftsordnung vor. Die Frage, wovon denn der jetzt eigentlich mit einem freien Willen ausgestattete Mensch so leben soll, die ist längst vorher von Staats wegen festgelegt, bevor das Subjekt überhaupt mit seinem freien Willen loslegen kann in der Welt. Der Staat hat nämlich mittels des Eigentumsprinzips, ich gewährleiste das Prinzip des zu Eigenhabens, nur eine sprachliche Umformulierung von das Institut des Eigentums ist gewährleistet. Der Staat hat nämlich mit dem Prinzip des zu Eigenhabens die Gesamtheit der Gegenstände der äußeren Welt unter die exklusive, unter die ausschließende Bestimmungsgewalt der gesellschaftlichen Subjekte gestellt. Alle Kraft dieses staatlichen Dekretes sind sämtliche Voraussetzungen, Mittel und Resultate des gesellschaftlichen Produktionsprozesses. Von den Produktionsmitteln über den Grund und Boden, wo sie darauf errichtet werden, der Grund und Boden selber und auch die Resultate des Produktionsprozesses, Konsumgüter und Produktionsgüter, die sind Eigentum. Und das heißt, die stehen unter der privaten Herrschaft von gesellschaftlichen Subjekten, die den Rest der Menschheit, und das macht die Härte des Eigentums aus. Und das ist nicht, Eigentum ist nicht das innige Verhältnis von mir zu meinem Kühlschrank oder zu meiner Zahnbürste, umgekehrt. Eigentum ist, dass ich andere Interessen ausschließend über den Eigentumsgegenstand kraftstaatlicher Gewährleistung verfügen kann. Und zwar ganz unabhängig von jeder bedürfnisgerechten Nutzung der Eigentumsgegenstände. Wenn in einer Gesellschaft wie der unseren das oberste Prinzip der Verteilung und des Zugangs zu Gebrauchs- wie zu Produktionsgütern gilt, dass sich diese in der Form der ausschließenden privaten Bestimmungsgewalt befinden, dann ist damit das Benötigen und Gebrauchen von Gebrauchsgegenständen von Staats wegen für prinzipiell unmaßgeblich erklärt. Da ist also ein feindlicher Gegensatz im Eigentum, im Bedürfnis schon auf dieser Stufe der begrifflichen Entfaltung drin. Dann begründet sich nämlich die Zuordnung der Bedarfsgegenstände als Eigentum eben nicht aus dem Nutzen, den diese als Mittel der Bedürfnisbefriedigung vermitteln können. Das Brot wird mir nicht deswegen als Eigentum zuerkannt, weil ich es als Nahrungsmittel benötige. Wohnungen werden nicht unter die Verfügungsgewalt der Leute gestellt, weil die ein Dach über dem Kopf brauchen. Und über Produktionsmittel verfügt man in der Welt, in der das Prinzip des Eigentums herrscht, nicht deswegen, weil man damit nützliche Dinge für sich oder andere herstellen möchte. Die staatliche Garantie des Zueigenhabens, die staatliche Gewährleistung des Prinzips Eigentum, statuiert vielmehr den grundsätzlichen Vorrang des hoheitlich zuerkannten Rechtstitels, dir gehört das, vor jedem konkreten Gebrauchsinteresse an den Gegenständen. Vor jedem Gebrauch der nützlichen Dinge, und das weiß ja jeder, der schon mal ein Preisschild gesehen hat, und das wird ja jeder sein, vor jedem nützlichen, bedürfnisgerechten Gebrauch der nützlichen Dinge steht als Schranke und Bedingung der Bedürfnisbefriedigung die Notwendigkeit, zuvor an ihnen Eigentum erworben haben wollen zu müssen. Die Point, dieses durch die Eigentumsgarantie selber gestifteten, auf der systematischen Trennung einerseits von Haben und andererseits von Gebrauchen und Nutzen beruhenden negativen Verhältnisses der Privatsubjekte zueinander, die besteht darin, dass mit diesem Dekret des ausschließlichen Verfügens eine besondere Art der gesellschaftlichen Zusammenhangsnotwendigkeit auf die Welt kommt. Die Personen nämlich, die sich als Eigentümer gegenübertreten, sind von Staats wegen in ein gegensätzliches ökonomisches Abhängigkeitsverhältnis gestellt. Ein Abhängigkeitsverhältnis, das ihr Zusammenwirken erzwingt. Die einen treten nämlich als ausgeschlossene Interessenten und Bedürftige auf, denen das Eigentum der anderen als Schranke gegenübertritt. Diese Schranke müssen sie überwinden, um an die Gegenstände ihres Interesses zu gelangen. Die anderen fungieren als Eigentümer von Sachen, auf die die Ersteren angewiesen sind. Und was ihnen jetzt erlaubt, sich die Bedürftigkeit der anderen für ihre Zwecke zunutze zu machen. Und just darin liegt der wahre Gebrauchswert der staatlich gewährleisteten ausschließlichen Verfügungsgewalt über die Güter, die andere benötigen. Für Eigentümer, nämlich die über Güter verfügen, die sie selber nicht, die stattdessen aber alle anderen brauchen, ja, da stellt deren ausschließliche Verfügungsgewalt das Mittel dar, um daraus einen Zugewinn an abstrakter Verfügungsmacht über den gesellschaftlichen Reichtum zu erlangen, sprich ihr Eigentum zu vermehren, ja, indem sie jetzt ihr Verfügungsrecht an andere abtreten, gegen die Zahlung von Geld, versteht sich. Jetzt mache ich den Zusammenhang, den grundgesetzlichen Zusammenhang von Eigentum und Geld. Und das Geld ist nichts anderes, wie der Hegel schon so schön gesagt hat, als das allgemeine Eigentum. In Gestalt nämlich jetzt dieses staatlich bereitgestellten und verbürgten Geldes existiert diese abstrakte Verfügungsmacht über den gesellschaftlichen Reichtum in verselbstständigter, versachlichter Form, den jeder von uns in der Tasche trägt. Getrennt nämlich von allen Elementen des stofflichen Reichtums der Gesellschaft ist das Geld die Verkörperung von Reichtum schlechthin. Es ist die universelle Zugriffsmacht auf den gesamten stofflichen Reichtum der Gesellschaft. Mit Geld, das weiß jeder, kann man sich in der gesamten Welt der Güter und Dienstleistungen bedienen. Natürlich nur in dem Maße, was man am Quantum der Verfügung über diesen schönen öffentlich-rechtlichen Stoff so in der Tasche trägt. Und jetzt komme ich wieder auf die Rolle des Staates zu sprechen. Indem der Staat jetzt in Wahrnehmung seiner grundgesetzlichen Währungshoheit ein durch seine Macht geschütztes und garantiertes Zahlungsmittel etabliert und seine Gesellschaft auf den Gebrauch dieses Zahlungsmittels verpflichtet. Kennt jeder, ohne Moos nichts los, verkörpert jede Banknote. Indem er das also tut, da also alle ökonomischen Transaktionen in der Gesellschaft an die Verfügung über sein Geld bindet, ja, darüber etabliert er eine Eigentümergesellschaft, die dir das Geld verdienen. Das allgemeine Bedürfnis, das klassenübergreifende Bedürfnis aller Mitglieder der Gesellschaft wird. Der installiert eine Gesellschaft, in der als oberste Zwecksetzung die ständige Vergrößerung der Privatmacht des Eigentums regiert, welche im Geld, wie bereits gesagt, ihre materielle Gegenständlichkeit und zugleich ihr Maß besetzt. Und das weiß jetzt eigentlich auch jeder. Die Macht der Gesellschaftsmitglieder, sich den Reichtum der Gesellschaft anzueignen, ist dementsprechend bestimmt und begrenzt durch die Höhe ihres Geldvermögens. Der Umfang der Verfügungsmacht über das Eigentum in Geldgestalt, ja, das bildet im Übrigen auch die Scheidelinie zwischen den gesellschaftlichen Klassen, die Scheidelinie zwischen Armut und Reichtum oder zwischen Lohnarbeit und Kapital, kann man auch sagen, und Grundeigentum. Und die Banken müssen da auch noch irgendwo reinsortiert werden. Mit der ausreichenden Menge an Geldvermögen ist der Geldbesitzer in einer Gesellschaft, welche mittels des Geldes ja die Zugriffsmacht auf die Gesamtheit der Gebrauchs- und Produktionsgüter eröffnet, natürlich jetzt auch der entscheidende Zugriff auf die Quelle allen Reichtums eröffnet. Und diese Quellen sind zwei. Die eine sind die Produktionsmittel und das andere, das ist die Arbeit, welche durch die Benutzung der sachlichen Mittel der Produktion den materiellen Reichtum erzeugt. Und mit dieser Verfügungsmacht ausgestattet, sieht sich diese wunderschöne Sorte von Geldbesitzern in die komfortable Lage versetzt, aus ihrem eingesetzten Geldvermögen neuen gesellschaftlichen Reichtum zu schöpfen, der sich jetzt in ihren Bilanzen als Wachstum ihres Eigentums in Geldgestalt niederschlägt. Unterhalb dieser alles entscheidenden Menge von Eigentum in Geldgestalt, die es erlaubt, so etwas wie eine Fabrik, ein Handelsgeschäft, eine Bank oder ein anderes gewinnträchtiges Unternehmen aufzumachen, unterhalb dieser entscheidenden Schwelle hat das Geld für deren Besitzer hingegen nur einen höchst eingeschränkten materiellen Nutzen. Wenn das Geld nämlich, und da kann wahrscheinlich so ziemlich jeder, der hier sitzt, kann mir das gleich praktisch bestätigen, wenn das Geld nämlich für dessen Besitzer lediglich dazu ausreicht, um sich mal gerade so die notwendigen Dinge des Lebens zu beschaffen und am 25. sowieso immer in der Haushaltskasse ist, ja, dann ist es schnell verbraucht. Diese Sorte, man wagt ja gar nicht zu sagen von Eigentümern, aber das sind im rechtlichen Sinne stolze Eigentümer. Diese Sorte von Eigentümer, die wird nämlich mit jedem Gebrauch ihres Geldes nicht etwa wie die anderen reicher, sondern ärmer. Und ist mit der dauerhaften Notwendigkeit konfrontiert, neues Geld für ihren Lebensunterhalt verdienen zu müssen. Diese zweitklassigen Eigentümer, die nichts anderes anzubieten haben als die Fähigkeit zu arbeiten. Diese trostlose Sorte von Eigentümern, die sind gezwungen eben für das Wachstum des privaten Eigentums zu arbeiten, ja, um überhaupt in irgendeiner Weise am Reichtum der Gesellschaft, der ja immer den anderen gehört, teilnehmen zu können. Und die benötigen vor allem jemanden, der Geld hat und zugleich die Bereitschaft, sie für ihre Dienste zu bezahlen. Eine Bereitschaft, die im Rahmen dieses Systems nur und in dem Maße vorhanden ist, wie sich diese Geldausgabe auch lohnt. Für den privaten Unternehmer, versteht sie. Und deswegen heißt das auch Lohnarbeit. Und jetzt ist das alles Entscheidende, wo es mir drauf ankommt. die politische Gewalt ist es. Man darf auch wirklich dazu sagen, der Staat, auch wenn er mehrere Abteilungen hat, kann man tatsächlich in verschiedene Abteilungen als das Gemeinsame noch die Gewalt festhalten. Das ist deswegen keine falsche, sondern eine sehr richtige Abstraktion, die nur dann als falsch etikettiert wird, wenn man seine Vorstellung einer guten und einer schlechten Seite der Staatsgewalt meint, der Menschheit akzeptieren zu müssen. Also, die politische Gewalt selber ist es, die für diese Sorte eigentumsloser Bürger diesen wunderschönen ökonomischen Sachzwang in die Welt setzt, sich um des Erwerbes ihrer Lebensmittel, die ihnen als fremdes Eigentum gegenüberstehen, mit ihrem Arbeitsvermögen in den Dienst der Vermehrung des Eigentums zu stellen, über den in dieser Gesellschaft die Herren über den Produktionsprozess gebieten. So verleiht also der Staat mit der Gewährleistung von Privateigentum und Geld dem Kapital die Kommandogewalt über die Arbeit. Die Repräsentanten der Arbeit erwerben für ihre nützlichen Dienste am privaten Eigentum ein Stück Eigentum namens Lohn, was ihnen immer wieder demonstriert, wie wenig das Eigentum als Mittel der Konsumtion hierzulande taugt. Es gewährt ihnen nämlich eine Teilhabe am gesellschaftlichen Reichtum, just in dem Umfang, der sie gesetzesmäßig, zwangsläufig auf den Ausgangspunkt ihrer Eigentumslosigkeit zurückwirft. Und damit den Zwang zum Dienst an der Vermehrung fremden Eigentums lebenslang erneuert. Auf diese Weise ist es also die öffentliche Gewalt des Grundgesetzes, die mit der Garantie von Eigentum und privater Geldmacht, den auf der Scheidung der Produzenten des gesellschaftlichen Reichtums von der Verfügung über den gesellschaftlichen Produktionsprozess beruhenden Produktionszusammenhang der kapitalistischen Lohnarbeit in die Welt setzt. Es ist also die vom Staat geschaffene Rechtslage, die setzt also eine komplette kapitalistische Klassengesellschaft ins Werk, deren Zweck das Wachstum des Kapitals ist. Und von daher, Fußnote, sind alle linken Theorien, die das Verhältnis so vorstellen wollen: Es gibt den Kapitalismus und Lohnarbeit, es gibt den Kapitalismus mit Lohnarbeit und Kapital und dann schützt der Staat das und sichert das, eine Verharmlosung. Der Kapitalismus ist in dem Sinne das Werk der Staatsgewalt. Und jetzt soll ausgerechnet die Macht, die ihn ins Leben ruft und stiftet und mit ihrer ganzen Gewalt dafür einsteht, dass das Prinzip des Eigentums herrscht, die soll sich jetzt das glatte Gegenteil ins Grundgesetz geschrieben haben in Artikel 15, dass man und mit diesem Paragraphen den ganzen kapitalistischen Laden legal auch in den Kommunismus überführen konnte. Da komme ich gleich ganz ausführlich zu. Bevor ich dazu komme, habe ich jetzt spontan noch einen ganz kurzen Teil eingeführt, den ich ursprünglich aus Zeitgründen aus dem Manuskript gestrichen habe, um mir nicht den Vorwurf einzufangen, ich hätte eine relevante Vorschrift des Grundgesetzes ausgelassen. Nämlich vorhin ist ja schon gefallen, aber der nächste Satz stiftet Hoffnung. Nämlich, da steht ja drin, Inhalt und Schranken werden durch den Gesetzgeber bestimmt und das Eigentum soll zugleich dem Wohle der Allgemeinheit dienen. Was hat es also abgekürzt mit dieser als Sozialpflichtigkeit des Eigentums ausgedrückten Leitlinie zu tun? In dem Buch habe ich das auf 20 Seiten ausgeführt und an Steuerhoheit, Arbeitsschutzgesetzgebung, Umweltschutz und sozialen Mietrecht das vorgeführt. Deswegen hier nur kurz der Satz. Wem es unklar ist und mich hinterher nochmal fragen, dann kann ich das auch erläutern. Der Staat als Schutzherr des Eigentums beschränkt das Eigentum. Das stimmt. Aber warum denn? Das sage ich glatt, damit das Prinzip des Eigentums lebt. Alle staatlichen Beschränkungen des Eigentums dienen dem Schutz des Eigentums. Sie sind notwendig, damit die Eigentumsgesellschaft leben und florieren kann. Nur ganz kurz das Prinzip an einem Beispiel. Arbeitsschutzgesetzgebung. Worauf reagiert der Staat? Der Staat reagiert darauf, dass die schrankenlose Ausbeutung der Arbeitskraft die Arbeiterklasse, wenn sie langfristig betrieben würde, ruinieren würde. Ja, da sieht sich der Staat, das musste ihm erst eine Arbeiterklasse per Kämpfen aufzwingen, da sieht sich der Staat genötigt, als Garant des Prinzips der Lohnarbeit, ja nicht etwa den ruinösen Grund des Gebrauchs des Arbeitsvermögens, den Gewinn aus der, als Prinzip des Wirtschafts aus dem Verkehr zu sehen, umgekehrt, dann muss ich halt die Ruinierung des Arbeitsvermögens so steuern und so beschränken, damit es halt mit der Ausbeutung weitergehen kann. Denselben Prinzipien folgen auch alle Umweltschutzgesetze. Die ruinöse Zerstörung der Bedingungen des Lebens und Wirtschaftens hat nie zur Folge, dass der Staat sagt, Schluss mit dem Gewinn. Nein, der herrscht den unternehmenden Subjekten eine Umgangsweise damit auf, die es gestattet, dass mit der Ruinierung fortgefahren wird. Also alle Beschränkungen des Eigentums sind kein Gegenprinzip zum Eigentum, sondern bei Licht betrachtet Rettungsmaßnahmen, dass es leben und gedeihen kann. So, und dann komme ich jetzt zu dem berühmt-berüchtigten roten Artikel 15, den Herr Kutscher vorhin schon vorgelesen hat. Vergesellschaftung. Da steht ja drin, muss ich nicht nochmal vorlesen. Jedenfalls bis auf den heutigen Tag sind Generationen von linken Juristen und anderen linken alten und neuen Anhängern der Abendrotschule sind auf bis den heutigen Tag der Auffassung, dass diese Vorschrift des Grundgesetzes so etwas sei wie die verfassungsrechtliche Ermächtigungsgrundlage zu einem legalen Systemwechsel von der Marktwirtschaft zu einer sozialistischen Planwirtschaft. Sie täuschen sich gewaltig. Und das will ich beweisen, indem ich mal einen kurzen Blick auf die Schlüsselbegriffe dieser Vorschrift werfe. Und der zentrale Begriff ist die Gemeinwirtschaft. Die gibt's. Es gibt einen ganzen gemeinwirtschaftlichen Sektor. Inzwischen durch Privatisierung etwas ausgedrückt. Wenn der kapitalistische Staat in der Mitte oder mitten in seiner unternehmerischen Privatwirtschaft bestimmte Sektoren der Erzeugung von Gütern und Dienstleistungen unter seiner Regie betreibt und dabei die Gesetze des Marktes ganz oder teilweise suspendiert, dann Klarstellung von mir gegen alle linken Hoffnungen, dann eröffnet der als Organisator öffentlicher Dienste nicht etwa eine Alternative, auch keine ausbaufähige Alternative zum Markt und zum Gewinn als dem herrschenden Produktionszweck hierzulande. Wenn der Staat zum Selbstkostenpreis und gelegentlich sogar kostenlos auch öffentliche Dienstleistungen anbietet, dann geht es ihm nämlich nicht etwa um so etwas wie die pure Versorgung an elementaren Gütern und Dienstleistungen wie etwa Wasser, Strom, Verkehrsangeboten, Gesundheitspflege oder Schulbildung, sondern die ganzen umfangreichen, inzwischen etwas verkleinerten gemeinwirtschaftlichen Aktivitäten sind bei Licht betrachtet allesamt Unterstützungsmaßnahmen für die Funktionserfüllung der Privatwirtschaft. Die haben den Charakter nämlich unprofitabler, aber notwendiger Infrastrukturvorleistungen für das private Geschäft oder aber sie bestehen in Instandsetzungsmaßnahmen für die vom Geschäft beschädigten Geschäftsgrundlagen, wie beispielsweise die Reparatur des Arbeitsvermögens im Gesundheitswesen. Und auch die öffentliche Schulbildung ist doch nichts anderes als eine reine Zulieferungseinrichtung für den Markt. hier nämlich den Arbeitsmarkt, dessen Nachfrage nach Arbeitskräften durch ihn bedient wird. Kann ich jetzt kürzer machen, klassisches Anwendungsfeld der Gemeinwirtschaft sind die Herstellung und Betrieb von Einrichtungen der materiellen Infrastruktur für die Marktwirtschaft, die zunächst einmal aus verschiedenen ökonomischen Gründen als Anlagefelder für den Profit nicht in Frage gekommen sind, die es aber braucht. Und diese ganzen ökonomischen Hindernisse, die jetzt der funktionsgerechten Übernahme dieser für die kapitalistische Wirtschaft lebensnotwendigen allgemeinen Produktionsbedingungen entgegengestanden haben, ja, die hat der kapitalistische Staat zunächst einmal dadurch überwunden, dass er im Regelfall Infrastruktureinrichtungen wie Post und Bahn und Luftfahrt und Ähnliches, örtliche Verkehrsbetriebe als öffentliche Unternehmen geführt hat und diese Kosten dieser Unternehmung dann auf die gesamte Gesellschaft umgelegt hat. Und insbesondere im Bereich nationaler Schlüsselindustrien stehen und standen Verstaatlichungsmaßnahmen immer mal wieder auf der politischen Agenda. Das war schon so in Frankreich unter der Herrschaft Mitterrands. Die haben nämlich als Kritik an den mangelnden Weltmarkterfolgen der französischen Automobilindustrie, haben die gesagt, da müssen wir eine Vorreiterrolle in Sachen Entfaltung der Produktivität übernehmen und haben dann das Ganze als staatliche Automobilfirmen betrieben. Industriepolitischen Ambitionen ist übrigens auch so etwas geschuldet, jedenfalls teilweise, so etwas geschuldet wie sogenannte Zukunftsindustrien, wie es hier in den 60er Jahren in den Anfängen mal die Atomindustrie gewesen ist, die jetzt gerade maßgeblich unter staatlicher Regie und Förderung erfolgt ist. Die bescherte nämlich dem hiesigen Staat ein nicht unerhebliches Maß an energiepolitischer Autarkie und legte damit zugleich den Grundstein für spätere Weltmarkterfolge privater Unternehmen auf dem Gebiet der Kernkraftstechnologie. Letztes Beispiel zu wählen, aus der heutigen Zeit eher defensiven wirtschaftspolitischen Charakter hatte der Vorstoß, den der Sarkozy vor 2 Jahren mal unternommen hat. Der hat nämlich vorgeschlagen, man sollte doch eine weitgehende Staatsbeteiligung an Konzernen mit nationaler Bedeutung in ganz Europa institutionalisieren. Warum? Um den befürchteten Einfluss ausländischer Staatsfonds auf die Geschäftspolitik privater Unternehmen zu begegnen. Und dass der Staat immer schon, der kapitalistische, als Betreiber von Bankgeschäften, ist heute Morgen auch schon gefallen, agiert hat, ist auch kein Geheimnis, weil die Aufgabe besteht in der hinreichenden Kreditversorgung aller Sphären der einheimischen Ökonomie. Und da hat er halt gemeint, dass insbesondere die mittelständischen Unternehmen nicht hinreichend von den großen Geschäftsbanken in ihrem Kreditbedürfnis bedient würden und ist als Staat in die Bresche gesprungen. Und mit diesem Hinweis auf das Bankwesen und mit dem Hinweis darauf, dass im Herbst 2008 die Gesamtheit der führenden kapitalistischen Staaten sich genötigt sah, im gigantischen Umfang von, ich kann sie gar nicht mehr nennen, wie viele Milliarden, aber ist auch egal, im gigantischen Umfang ganzer Staatshaushalte Unterstützungsmaßnahmen zur Rettung des privaten Bankenwesens zu ergreifen und darüber hinaus zumindest vorübergehend durch massive Kapitalbeteiligung zum Miteigentümer bei vielen Geschäftsbanken, wie in Deutschland an der Commerzbank oder an der, wie heißt die, die nachher enteignet wurde, die HRE etabliert ist. Da schließt sich der Kreis der Betrachtung. Eines jedenfalls, meine ich, müsste jetzt klar sein. Wenn man sich irgendwie mal anguckt, was sind die Zwecke von Gemeinwirtschaft, Verstaatlichung und Verstaatlichung, dann hat das mit der Einführung einer auf der Güterversorgung beruhenden sozialistischen Planwirtschaft, auch nicht keimformartig, irgendetwas zu tun. Es tendiert auch nicht zu einer Aufhebung von Markt- oder Gewinnmaximierung, sondern umgekehrt. Das wirtschaftliche Instrumentarium der Gemeinwirtschaft verkörpert eben keine Gegentendenz zum privaten Geschäft, sondern gemeinwirtschaftliche Aktivitäten des Staates. Die stellen eine geradezu unentbehrliche Funktionsvoraussetzung für was da? Für das Wachstum des privaten Eigentums. Da kann man den Hoffnungsträger mal beiseite legen mit der Gemeinwirtschaft. Um das jetzt nochmal ein bisschen, eigentlich ist jetzt auch im Prinzip geklärt, welche Rolle dieser Artikel 15 eigentlich im Rahmen des Grundgesetzes spielt. Ja, keine andere als im Zusammenhang etwa der Erhaltung der Funktionalität nicht oder nicht mehr rentabler Produktionszweige eben für die nationale, auf dem Prinzip der privaten kapitalistischen Akkumulation beruhende Produktion. Da ist es nichts anderes als eine Art politischer Handlungsreserve, eine Ultima Ratio, nur ein wirtschaftspolitisches Notstandsinstrument, um als Ultima Ratio dem Interesse an Aufrechterhaltung und Förderung des kapitalistischen Wirtschaftssystems eben notfalls mittels der zwangsweisen Übernahme von Wirtschaftsunternehmen in Staatsregie dieses Interesse zu exekutieren. Und dann reicht diese staatliche Intervention im Extremfall so weit, dass der Staat im allgemeinen Interesse an seiner Eigentumsgesellschaft sogar in einzelnen Sektoren seiner Ökonomie das privatwirtschaftliche Prinzip zumindest vorübergehend außer Kraft setzt und vorübergehend selber in diesen Zweigen die Rolle als politisches Subjekt seiner Gesellschaft spielt. Warum? Damit das Prinzip des Privateigentums lebt. Und dann machen sie nach dem Vorbild Großbritanniens auch greifen sie dann auch zu den Mitteln der Verstaatlichung großer Sektoren des bisher privaten Bankenwesens. Und all das, was ich jetzt gesagt habe, wozu das Ding taugt, wird bestätigt, wenn man sich jetzt mal in die Einzelheiten des Textes und die verschiedenen Sätze dieses Artikel 15 mal näher sich anguckt. Was fällt denn schon auf? Was kann denn alles verstaatlicht werden? Produktionsmittel, Grund und Boden, Naturschätze, was fehlt? Die Banken, also das zentrale Nervensystem des Kapitalismus. Wie soll denn das hier, das allein widerlegt, dass das unmöglich eine Vorschrift zu einem Systemwechsel sein kann zu einer sozialistischen Planwirtschaft, wenn das Herzstück des Ganzen, das Finanzkapital, von der Sozialisierungsmacht des Staates überhaupt nicht umfasst ist? Wie soll denn da, wenn die Banken bestehen bleiben, wie soll man denn da Sozialismus einführen? Das ist absurd. Auch die Entschädigungsregelung, meine ich, die wir auch schon am Wickel hatten heute Morgen, spricht vehement dagegen. Ein Staat nämlich, der sich so etwas wie einen sozialrevolutionären Zweck setzen würde, die kapitalistische Eigentumsordnung aufzuheben, ja, der würde sich doch wohl kaum selber in Gestalt einer Entschädigungspflicht derart massive Hindernisse in den Weg legen, die sein Vorhaben in letzter Instanz verunmöglichen würden. Denn auch nur eine überschlägige Berechnung der Kosten für staatliche Entschädigungsregelungen bei der Verstaatlichung auch nur einer Handvoll von Großkonzernen, das wird auf Jahrzehnte hinaus jeden staatlichen Haushalt überstrapazieren. Und umgekehrt, um sich zu refinanzieren, müsste der Staat noch höhere Schulden machen. Wie macht er die? Indem er die private Kreditmacht der Banken bedient. Und wozu sollte das denn eigentlich alles gut sein? Es sollte doch der Kapitalismus aufgehoben werden mit dieser Vorschrift. Jetzt bedarf es des Wachstums der Wirtschaft und der Macht der Banken, damit dieses Vorhaben dann realisiert werden kann. Will ich jetzt nicht vertiefen. Argumente reichen, glaube ich. Um diese Chimäre, das Grundgesetz würde eine Einführung des Sozialismus auf legalen Wege ermöglichen, um diese Chimäre dahin zu werfen, wo sie, auch, wo wo sie hingehört, auf den Misthaufen des Rechtsidealismus. Aber kommt der Nächste dann. Gute Seite des Staates. Darf man gar nicht mehr Staat nennen. Ist ja was für die Leute. Oder, habe ich heute Morgen auch gehört bei Martin Kutscher, Sozialstaat. Gegen den kann man doch nichts sagen, oder? Ich meine genau umgekehrt. Welche Einrichtung könnte eigentlich besser über die Zwecke des Sozialstaates Auskunft geben als das viel gerühmte, inzwischen leicht in Verrufenheit geratene soziale Netz? Die unbeschreibbare Feststellung nämlich, dass das Soziale inzwischen hier zur größten Ausgabenposition innerhalb des Staatshaushaltes avanciert ist, das ist überhaupt kein Grund zur Freude. Und umgekehrt, das wirft ein bezeichnendes Licht darauf, dass ein Land, was zu den reichsten Ländern dieser Welt gehört, zugleich systematische Massenarmut als notwendige Konsequenz ihrer durch Eigentum und Geld eingerichteten Wirtschaftsordnung dauerhaft hervorbringt. Sonst bräuchte es doch wohl nicht diese ausufernde Betreuung der Armut, wenn die nicht dauernd als notwendige produziert würde durch eben diese Gesellschaftsordnung. Diesen schönen sozialstaatlichen Einrichtung der Sozialversicherung ist nämlich unschwer auch die spezielle Art dieser Armut zu entnehmen, deren dauerhafte Existenz der Sozialstaat als Grundlage seiner hochgelobten fürsorglichen Tätigkeit voraussetzt. Das ist jetzt übrigens verfassungsrechtlich gesprochen die Entwicklung des verfassungsimmanenten Zusammenhangs zwischen der Eigentumsgarantie und dem Sozialstaat, die Verwaltung der Armut, die der Artikel 14 schafft, in Verbindung mit Artikel 2 der Freiheit. Und von daher ergänzen sich die beiden Seiten wunderschön und stellen nicht zwei gegenläufige Tendenzen oder Momente von Staatsgewalt dar. Deswegen sollte man sich auch nicht auseinanderdividieren, sondern sie in ihrem schäbigen Zusammenhang mal näher beleuchten. Das will ich jetzt tun. Gegenstand der Sozialfürsorge ist nämlich, kein Rätsel, die Risikogruppe der lohnabhängigen Erwerbsbevölkerung, die es nur deswegen gibt, weil der Staat durch Artikel 14 die Mehrheit seiner Bevölkerung prinzipiell geschieden hat von der Verfügungsgewalt über den Produktionsprozess und sie Risiken dabei aussetzt, die aus der Unsicherheit dieser Einkommensquelle Lohnarbeit folgen, zu der der Staat die Leute systematisch verdonnert. Ihren Lebensunterhalt durch Verrichtung abhängiger Arbeit im Dienste der Privatmacht des Geldes verdienen wollen zu müssen. Diese Einkommensquelle, die garantiert nämlich nicht, dass sie dauerhaft und kontinuierlich ein Einkommen abwirft. Ein Einkommen, was die Bestreitung des Lebens garantiert. Ein Einkommen, das belegt der Charakter dieser ganzen schönen Sozialversicherung als Zwangsversicherung wunderschön, dessen Höhe weiterhin auch nicht gestattet, die erforderliche finanzielle Vorsorge für alle diese schönen Lebensrisiken der Lohnarbeit zu treffen, die mit dieser Einkommensquelle verbunden sind. Und ein jeder kennt sie hier, weil die nämlich auf dem Gehaltszettel als Abzüge stehen. Diese Risiken, Arbeitslosigkeit, Krankheit, Invalidität, Alter und Pflegebedürftigkeit. So. Wenn man jetzt in diesem Zusammenhang staatlicher Zwangsversicherung überhaupt von so etwas und dann in dreifachen Tüttelchen wie von Versorgung reden will, dann ist es die aufgeherrschte Selbstversorgung durch die staatlich organisierte Zwangssolidarität der abhängig Beschäftigten selber. Mit der Finanzierung der Leistungen an arbeitslose, kranke und ausgemusterte Arbeitnehmer aus dem Beitragsaufkommen der versicherten Gemeinschaft nimmt jetzt der Staat das gesamte nationale Arbeitnehmerkollektiv in die finanzielle Haftung für diese Risiken. Wie geht das? Dem beschäftigten Teil wird ein Bruttoeinkommen sozialpolitisch gekürzt durch Verstaatlichung von Lohnanteilen. Warum? Damit dann der unbeschäftigte bzw. ausgemusterte Teil überhaupt noch ein Einkommen beziehungsweise eine medizinische Betreuung erhält, die er aus seinem normalen Lohneinkommen nie im Leben bezahlen konnte. So also macht der Sozialstaat, und das ist überhaupt kein Grund, ihm ein Lob zu erteilen. So macht der Sozialstaat die lohnabhängige Klasse insgesamt für die Kosten verantwortlich, dafür verantwortlich, dass der Lohn, mit dem sie ein Leben lang auskommen soll, dann doch irgendwie, aber nie auskommt, aber dann doch irgendwie für die Reproduktion des Arbeitnehmerkollektivs hinreicht. Und das ist auch der ganze abgekürzt. Da gibt es auch 40 Seiten bestimmt über den Sozialstaat und Hartz IV und sonst was, wo man das alles nachlesen kann, was eine Arbeitslosenversicherung ist. Das ist auch der ganze Zweck des Sozialstaates. Ich sage es mal schlagwortartig. Sicherung der Brauchbarkeit und Verfügbarkeit der nationalen Arbeitskraft als Mittel von Kapital und Staat. Dieser selbe Sozialstaat, dessen Abbau den Gegenstand seit einigen Jahren der Trauerlieder der politischen Linken bildet, den sie retten wollen, war eben noch nie was anderes als die staatliche Form der Organisation und Verwaltung dauerhafter sozialer Armut auf der Grundlage des und für das System der kapitalistischen Lohnarbeit und dessen politischen Garanten. Gemäß der in den normalen sozialwissenschaftlichen Lehrbüchern verbreiteten Sichtweise, die ich leider auch bei manchen Linken antreffe, komme ich um diese Feststellung nicht herum, gemäß dieser Sichtweise verleiht jedoch bereits die Existenz des sozialen Netzes selber dem Staat ein wohlfahrtsstaatliches Siegel erster Güte. Solchen Auffassungen gilt es nämlich als unbestreitbarer sozialer Fortschritt, dass hierzulande niemand gleich verhungert, wenn er arbeitslos wird, beim Verlust seines Arbeitsplatzes nicht gleich auf der Straße steht und sogar noch an den Segnungen des medizinischen Fortschritts partizipiert und auch noch, welche Großzügigkeit, beim Ausscheiden aus dem Arbeitsleben noch ein Gnadenbrot bekommt, obwohl er sich nicht mehr für die Produktion des nationalen Reichtumsdienstes bewacht. Und das halten Sie dann, wie der Kollege Reitzig, dem Grundgesetz in Form eines immerhin zugute, dass der Sozialstaat zumindest soziale Mindeststandards gewährleisten würde. Dieses Lob kriegt man natürlich wie immer nur hin durch den expliziten oder impliziten Vergleich mit Gesellschaften, wo noch nicht mal das gewährleistet ist. Und das ist natürlich die billigste Form des Lobes per Vergleich, nämlich zu jedem miesen Zustand in der Welt lassen sich immer noch miesere Zustände denken und dann sind die ersteren immer vergleichsweise gut. So, jetzt komme ich zum Schluss. Jetzt komme ich zum fünften Teil. Wie passt denn jetzt zu diesem wunderschönen System von Eigentum, Freiheit, Sozialpflichtigkeit des Eigentums und Sozialstaat? Wie passt denn jetzt eigentlich dazu noch die Demokratie, die linke Menschen immer auf der Seite, eigentlich keine Herrschaft, fast schon Gegentendenz zur Herrschaft, jetzt der erfundenen guten Seite der Staatsgewalt zuschlagen wollen und dann meint, man dürfe das nicht Staat nennen, weil da recht eigentlich das Volk herrscht. Wie verhält es sich jetzt denn eigentlich damit? Fünfter Teil beginnt gleich. Linke Politologen im Gefolge der Abendrotschule, jedenfalls meinen bis auf den heutigen Tag, ja, dass die demokratische Staatsform in gewissem Gegensatz zum Kapitalismus stehen würde und sogar wahre Volkssouveränität ist eigentlich, dass die wahre Durchsetzung des Prinzips der Volkssouveränität eigentlich Sozialismus sein müsse. Das wird bis auf den heutigen Tag vertreten und wie ich das bei Martin Kutscher rausgehört habe, auch von ihm. Und leider auch von ganz vielen, die diesen Aufruf gefolgt sind. Die wollen nämlich auch wahre Demokratie. Die halten das tatsächlich für eine potenzielle Überwindungsform des Systems der kapitalistischen Klassengesellschaft. So. Dazu ein paar Antithesen in Klarstellung. an zwei Gegenständen, zwei Herzstücken der Demokratie, die Wahl und die Meinungsfreiheit. Die Wahl. Das Alleruninteressanteste an so einer Wahl ist das, was zur Wahl steht. Ja, was steht denn eigentlich zur Wahl? Ja, da zeitweise setzen sich die konkurrierenden Parteien, setzen sich tatsächlich dem Wählervotum aus. Und das Wählervotum kann dann tatsächlich unter dem von den Parteien ausgesuchten Herrschaftspersonal auswählen. Das ist unbestritten. Das eröffnet die Wahl dem Untertanen. Wer ihn denn jetzt regieren dürfen soll. Weitaus aufschlussreicher, meine ich, ist das, was in der demokratischen Wahl nicht zur Wahl steht. Nicht zur Wahl steht zunächst die Existenz des politischen Herrschaftsverhältnisses selber, die Existenz des Staates. Es steht nicht zur Wahl die prinzipielle Scheidung der Mitglieder des politischen Gemeinwesens einerseits in die politischen Machthaber und andererseits in die große Masse derjenigen, die der politischen Führung und den von ihnen beschlossenen Gesetzen nichts als zu gehorchen haben. Der Auswahl der Amtsträger vorgelagert ist die Existenz des Staatsapparates selber und auch damit der Katalog der Staatsaufgaben. Vorgelagert ist die in den Grundrechten und dann auch noch über die Ewigkeitsklausel geschützte kapitalistische Staatsräson. Die wird nämlich mit dem Ewigkeitsrang versehen. Da muss man nicht reinschreiben ins Grundgesetz, wir haben Kapitalismus und der soll ewig bestehen. Da muss man nur den Artikel 14 reinschreiben, den 79.3. Fertig ist das. Die staatliche Herrschaft kann man also ebenso wenig abwählen wie den Kapitalismus. Insofern ist der anarchistischen Parole, die da bei mir in Hamburg an den Hafenstraßen häusern, noch heutzutage angeschrieben steht, die stimmt. Da steht nämlich geschrieben, wenn der Staat oder die kapitalistische Staatsräson zur Disposition des Wählers stehen würden, dann würden Wahlen erst gar nicht stattfinden. Recht haben Sie, die Anarchos, wo Sie recht haben. Alles, was zur Wahl steht, ist eine Richtungsentscheidung für die Programmatik einer der um die Regierungsmacht konkurrierenden Parteien. Dem Bürger wird also die Freiheit eingeräumt, seiner Vorliebe für eine der ideologischen Fassungen des kapitalistischen Allgemeinwohls Ausdruck zu verleihen, indem er die Wahl seiner Person, die Wahl seiner Partei mit einem Wahlkreuz vollzieht. Damit aber hat es sich bereits, und das ist nicht etwa vergessen worden und ist nachzuholen und ist ein kleiner Mangel dieser Staatsordnung, dass so etwas nicht, dass sie eine repräsentative Demokratie ist und keine Volksabstimmung kennt. Das hat System. Und nicht, weil das Grundgesetz so schrecklich provisorisch ist. Damit hat es sich bereits. Eine irgendwie geartete Möglichkeit, Einfluss auf den Inhalt der späteren Entscheidung der Staatsgewalt zu nehmen, ist mit dieser richtungweisenden Sympathiekundgebung für SPD, CDU, Grüne und meinetwegen auch Linke, die ist damit nicht verbunden. Aus der Wahl gehen nämlich auf jeden Fall Mandatsträger hervor, die nur ihrem eigenen Gewissen verpflichtet, eben an Aufträge und Weisungen ihrer Wähler nicht gebunden sind. Das steht in Artikel 38. Und damit natürlich ausdrücklich in ihren politischen Entscheidungen vom Wählerwillen emanzipiert, freigesetzt sind, sollte man ernst nehmen und nicht darin immer einen Mangel der Demokratie sehen. Na umgekehrt, so geht sie. Muss es auch. Werde ich später nochmal auf Nachfrage gerne erklären, warum es das muss. Und folglich steht auch so etwas wie das imperative Mandat in Widerspruch zu den Grundsätzen der repräsentativen Demokratie. Das heißt, Vertreter eines Partikularen gar eines Klasseninteresses, wie etwa die alte KPD an die Macht zu wählen, die dann dieses Klasseninteresse quasi durch die Staatsmacht vertreten und durchsetzen wollen. Das ist vom Grundgesetz nicht vorgesehen. Das ist von Verfassungswegen verboten. Und solche Parteien wie beispielsweise die alte KPD, welche zumindest auf ihren Fahnen noch so etwas geschrieben hatte wie die Errichtung der Herrschaft der Arbeiterklasse, ja, die werden dann erforderlich, auf dem Weg des Artikel 21 Parteienverbot aus dem politischen Verkehr gezogen. Vom Standpunkt der, das ist nicht undemokratisch und umgekehrt, vom Standpunkt der repräsentativen Demokratie erfolgt das durchaus zu Recht. Das ist kein Verstoß gegen die, da muss man nämlich schon sagen, gegen die eigentlichen, ein Lieblingswort der Linken, gegen die eigentlichen erfundenen, fiktiven Zielsetzungen des demokratischen Staates. Denn Volksvertreter sind eben Vertreter des gesamten Volkes. Und das will immer noch heißen, des im Staat, in der staatlichen Gewalt verkörperten Gemeinwohls, was sich eben nicht definiert als ein Querschnitt oder die Summe der Interessen der Untertanen. Und diese seine autonom, unanfechtbare politische Entscheidungsgewalt über die Belange der Nation, die nimmt der demokratische Staat konsequent gegen alle Bestrebungen der Bürger in Schutz, sich in irgendeiner Weise in das politische Geschäft praktisch einzumischen und ihre abweichenden Auffassungen, etwa über die Renten- und Arbeitsmarktreform, über Bau- und Laufzeitverlängerung von KKWs oder das Projekt Stuttgart 21, um diesen ihren abweichenden Vorstellungen praktische Geltung zu verschaffen. Wenn auch nur der Anschein einer wirklichen oder meinetwegen auch nur exemplarisch symbolischen Verhinderung oder Beeinträchtigung staatlicher Unternehmungen auf Seiten unbotmäßiger Bürger aufkommen, dann treten eben konsequenterweise Strafrechtsvorschriften auf den Plan, angefangen von den Bannmeilengesetzen bis zur Nötigung von Verfassungsorganen. Und das ist nicht undemokratisch, sondern höchst demokratisch. So verteidigt nämlich die Demokratie ihr Wesen, die souveräne Entscheidungsgewalt in der Nation über den angeblichen Volkssouverän. Was der da zu tun hat, das kommt jetzt noch. Diese Unabhängigkeit, ich komme jetzt auch zum Ende, die Unabhängigkeit des Staatswillens vom politischen Denken und Meinen des Staatsvolkes veranschaulicht auf geradezu exemplarische Weise das Wahlkreuz. Im Wahlkreuz ist nämlich jede individuelle Überlegung oder Erwartung, die den Wähler zu seiner Stimmabgabe bewogen haben mögen, ausgelöscht. In dem abstrakten Ja zu einer Partei und reduziert sich darauf, auf eine von allen Interessen und Ansprüchen an die Politik getrennte, abstrakte Zustimmung über ihn. Ja, weil es eben beim Wählen auf nichts anderes ankommt, als auf die klassenübergreifende Legitimation der uneingeschränkt herrschenden politischen Gewalt durch die Untertanen, deren Zustimmung sich der Staat in regelmäßigen Abstimmungen versichert, deswegen zählt eben jede Stimme gleich als unterschiedslose Zahl. Und die Addition von Millionen freier, gleicher und geheimer Stimmzettel hat dann in zweierlei Hinsicht ein vorher feststehendes Resultat. Jede Stimme ist eine für den Staat, damit für die Existenz einer politischen Ordnung, die systematisch die Mitglieder ihrer Gesellschaft von der Entscheidung über die Belange des Gemeinwesens ausschließt. Und wie immer sich dann nachher diese Wählerstimmen jetzt auf die verschiedenen Parteien verteilen mögen, eines ist immer klar. Zum Schluss kommt heraus eine Parlamentsmehrheit, die ist legitimiert und durch die Wahl ermächtigt, in den nächsten 4 Jahren die Staatsnotwendigkeiten in dem von ihr definierten und notwendig befundenen Sinne gegen den Wähler durchzusetzen. Aber hier ist der Witz, mit dessen Willen ausgestattet, gegen ihn durchzusetzen. Und darauf beruht übrigens auch die Effektivität der Demokratie als politischer Herrschaftsform. Die sorgen nämlich dafür, dass durch diese Prozedur, dass sich die Freisetzung der Ausübung der Staatsgewalt von den besonderen Interessen der Bürger mit deren Willen, mit deren Zustimmung vollzieht. Die Wahl gibt den Bürgern die Gelegenheit, sich in Personalfragen der politischen Herrschaft kräftig einzumischen, um umso gründlicher aus allen Sachentscheidungen der Politik ausgemischt zu sein. Bravo! Denn über die Politik entscheidet allein die Politik. Diese, hat mal ein konservativer Kollege von mir richtig formuliert, diese, die in der Wahl vom Volk ausgestellte Generalvollmacht ohne Weisungsmöglichkeit, erlaubt es umgekehrt, den durch den Volkswillen legitimierten Staatsorganen die Gesamtheit ihrer Maßnahmen den betroffenen Bürgern als Konsequenz ihres Willens zuzurechnen. Deswegen brauchen die nur zu sagen, ich bin gewählt. Das reicht demokratisch vollkommen aus. Das ist demokratisch. Und in diesem Sinne ist dann auch der Artikel 20 zu lesen. So geht in diesem Staat alle Staatsgewalt vom Volk aus. Das heißt, der mittels der Wahl erteilte Freibrief an die Politik ermöglicht jetzt diese legitimatorische Rückbindung sämtlicher Regierungsmaßnahmen, die der Staat im Namen des Volkes gegen den Bürger, insbesondere den lohnabhängigen Bürger, trifft und welchen jetzt ständigen Grund zur Unzufriedenheit mit diesen Maßnahmen produzieren. Das ermöglicht hast die legitimatorische Rückbindung, das hast du doch gewollt, wenn du mich gewählt hast. Und jetzt kommt ein Übergang, dann können wir uns mal einigen, ob ich jetzt Schluss mache oder ob ich 5 Minuten extra kriege, um die Meinungsfreiheit noch niederzumachen. Der Übergang ist nämlich folgender: Um die notwendige Unzufriedenheit mit den Maßnahmen der souveränen Staatsgewalt zum Ausdruck zu bringen und dieses zu kanalisieren, da gibt es das Grundrecht der Meinungsfreiheit. Da würde ich jetzt noch ungefähr 10 Minuten brauchen, um das, und sonst würde ich gleich den Schlussteil übergeben. Was meint das Auditorium? Bitte? Ich versuche zu kürzen. Kompromissvorschlag. Ja? Nein. Ich habe um 12 Uhr angefangen. Ich habe um 13 Uhr angefangen, oder? Habe ich das wirklich? Tut mir leid, es war nicht geplant. Ich habe den probeweise vorgestern gehalten, da war ich 1:07 durch. Also es war keine Absicht, dass ich mir diese Redezeit okkupiert habe. Ja. Gut, dann mache ich den, dann, man kann mich ja vielleicht nachher nochmal fragen, erzähl was zur Meinungsfreiheit, dann hole ich das nach. Ja. Dann lasse ich das jetzt in die Schlussbetrachtung einbinden. Ich behaupte, der weltweite Erfolg des bundesdeutschen Kapitalismus, Marxisten würden sagen des Imperialismus, beruht maßgeblich darauf, dass diese im Grundgesetz niedergelegte Geschäftsordnung dieses Kapitalismus von allen Beteiligten in wunderschöne Praxis umgesetzt worden ist und dadurch das so schön von den Grundrechten, die angeblich ja ein Schutz gegenüber der Staatsgewalt sein sollen. Umgekehrt, der Gebrauch der Grundrechte ist die Basisbedingung des Erfolges des deutschen Staatswesens. Weil das alles, weil halt die im Grundgesetz niedergelegten Prinzipien, mit denen das Grundgesetz quasi ihre eigene Klassengesellschaft angeleitet hat, weil die so buchstabengetreu von allen, die diese schönen Freiheiten genießen dürfen, praktisch befolgt worden ist. Deswegen ist dieses Staatswesen so mächtig und erfolgreich in aller Welt. Klar, dass die in Artikel 14 mit der Freiheit der Mehrung des Privateigentums ausgestatteten Unternehmer nicht lange gebeten werden mussten, um ihren Beruf zu befolgen, das muss man nicht weiter, das ist, glaube ich, kein Geheimnis. Anders sieht es aber doch für die lohnabhängige Klasse aus, die in wirklich nicht getreuer Befolgung der ihr gewährten Freiheiten die verlangten politischen und ökonomischen Dienste am Fortschritt des Gemeinwesens erbracht hat. Ökonomisch, indem sie in Ausübung ihres Berufes der Lohnarbeit das Wachstum des Kapitals produziert und den Sozialstaat nicht etwa als pures Instrument zur Erhaltung ihrer Nützlichkeit für die Wirtschaft, sondern als Mittel einer wohlfahrtsstaatlichen Versorgung fehlbegriffen hat. Politisch, indem sie in jeder Wahl seit 1949 bis heute die Souveränität der politischen Staatsmacht beglaubigt hat, in aller Handlungsfreiheit die jeweiligen Notwendigkeiten der kapitalistischen Staatsräson festzulegen und politisch durchzusetzen. Die Erfolgsstory der Bundesrepublik beruht maßgeblich auch darauf, das lasse ich jetzt weg und sage nur den Satz, dass auch die Gewerkschaftsfreiheit immer in dem Sinne gebraucht worden ist, wozu sie da ist, nämlich staatlich bedingter, lizenzierter Klassenkampf, damit die Arbeiterklasse sich als Mittel des Kapitals erhalten kann. Und auch mit den Leistungen des linken Verfassungspatriotismus, wie er sich teilweise, wie er hier auch teilweise in diesem Saal repräsentiert wird, da kann der demokratische Verfassungsstaat absolut zufrieden sein. Der linke Verfassungspatriotismus hat nämlich nicht einen nicht ganz unwesentlichen negativen Beitrag bei der Verhinderung eines proletarischen Klassenbewusstseins gespielt. Eines Klassenbewusstseins, was nicht um die Einsicht herumkommen kann, dass die kapitalistische Staatsgewalt eben kein tendenzieller Bündnisgenossen der Arbeiterklasse ist, sondern diejenige Instanz, welche die eigentumslosen Bürger auf die notorisch unsichere Erwerbsquelle der Lohnarbeit festnagelt mit allen schädlichen Konsequenzen, die damit verbunden sind. Wer den Kampf gegen die sozialen Missstände der kapitalistischen Gesellschaft im Namen der Verfassungsideale der politischen Herrschaft führt, wer mehr politische Freiheit und Gleichheit, einen echten Sozialstaat, wahrhafte soziale Gerechtigkeit und eine eigentliche Demokratie fordert, und wer den Verstaatlichungsparagrafen des Grundgesetzes für sowas hält wie eine Ermächtigungsgrundlage für die Einführung des Sozialismus, ja, der verpflichtet nämlich geistig die Lohnarbeiterschaft auf das idealisierte Programm kapitalistischer Klassenherrschaft. Die staatliche Geschäftsordnung, die als Handbuch staatlicher Machtausübung den Inhalt der in dieser Gesellschaft herrschenden Zwecke kodifiziert, die bleiben nämlich bei so einer Betrachtungsweise der Welt, bei einer solchen Deutung der systematisch geschädigten Interessen der Bevölkerungsmehrheit, die über alle Zweifel erhabene gute Grundordnung der Gesellschaft, die es erst noch zu verwirklichen gilt. Und jetzt komme ich wirklich zum vorletzten Satz. Die affirmative Leistung eines solchen Kritikwesens, dass die soziale Welt des Grundgesetzes im Namen einer angeblich besseren, noch nicht realisierten Möglichkeit beurteilt, beziehungsweise sie als einzigen Abweichungstatbestand von den ideellen Vorgaben der Verfassung definiert, die affirmative Leistung eines solchen Kritikwesens besteht darin, der staatlichen Ordnung im Grundgesetz, nämlich im Prinzip einen generellen Freispruch für alle Skandale auszusprechen, die zwangsläufig auf deren Boden bestehen. Die Kritik der sozialen Wirklichkeit im Namen des Grundgesetzes stellt nämlich die Verfassung im Prinzip frei, außerhalb jeglicher Kritik, und erhebt sie dann noch umgekehrt zur positiven Grundlage fortschrittlich kapitalismuskritischer sozialer Bewegung. Jetzt kommt wirklich der letzte Satz. Wenn sich wirklich mal in diesem Lande was fundamental Grundlegendes ändern soll, dann gilt es, einen radikalen Abschied zu nehmen von allen Erscheinungsformen des linken Verfassungspatriotismus, vom Kampf um Verfassungsposition oder die Deutungshoheit über die Normativität des Grundgesetzes. Und einen Abschied zu nehmen von dem scheinbar gegen alle gegenteiligen Erfahrungen scheinbar immunen guten Glauben in relevanten Teilen der politischen Linken an die Möglichkeit einer guten, nützlichen politischen Herrschaft im Interesse der lohnabhängigen Untertanen. Und zu diesem überfälligen Abschied vom Rechts- und Staatsidealismus der politischen Linken, da wollte ich heute in Anknüpfung an dieses schöne Marx-Zitat auf dem Zitatenblatt heute mal einen kleinen Beitrag leisten.